so unglaublich heftig. Doch wenn ich dich anschau, denk ich nur, boah, ist das grässlich. Dein Popo-Gesicht lacht und wippt, du bist meist am Gackern. Wie ein Arsch, der es beherrscht, mit seinen Ohren zu schlackern. Du bist wie ein Wunder, wenn du kommst, tosen die Massen. Keiner ist wie du, ich lieg am Boden vor Lachen. Ich sag nur die Wahrheit, vielleicht magst du das nicht. Böse Zungen behaupten, du bist ein Arschgesicht. Du bist ein Arschgesicht.